tun, musst dir den Tag zur Arbeit gehen. Du weißt nicht, was es soll, du hast nur noch den Wunsch, den Spieß einfach umzudrehen. Du schuftest 8 Stunden und machst dich kaputt, bekommst dafür noch kein Geld.